kann ich nämlich gleich eine coole Story erzählen. War gerade beim Kebab-Store heute und hatte nur Geld für einen Döner, aber ich wollte einen Döner und ein Bier. Habe ich so ein bisschen Kleingeld, habe es in den Spielautomaten geworfen, Joker's Cap, und ich habe genug gewonnen für ein großes Becks. Yeah. Cool, Chill. cool Story, Bro. Ja, ne? Was geht da mit dich? Ich dachte, du wärst Veganer und so, oder nicht? Schönen guten Abend, zweite Folge Loki Podcast. Ich bin David, ich bin hier mit Johannes Hallo. und Jill. Grüß Gott, Servus. Zweite Folge, heute geht es um zweite Alben. Es geht um gewisse Gerüchte, Vorurteile, die man hat gegenüber zweiten Alben. Man sagt, Künstler haben ihr Leben lang für das erste Album und 2 Jahre für das zweite Album. Und bei vielen Künstlern ist es so, dass wirklich sehr viele Ideen und sehr viel von ihrem persönlichen Leben in das erste Album fließt und dann nicht mehr so viel übrig ist für das zweite. Oder sie sind mittlerweile so stinkreich, dass ihr Leben nicht mehr interessant ist und sie nichts mehr zu sagen haben. Oder sie werden viel zu professionell und es klingt einfach alles langweilig. Aber das muss natürlich nicht so sein. Also es kann natürlich sein, dass jemand noch auf seinem Weg ist, relativ am Anfang bei seinem ersten Album, dann damit rauskommt aus irgendeinem Grund und dann im zweiten Album seinen Peak erreicht. Ja, aber ich denke eben, dass gerade das halt auch quasi, dass wir eine Sendung drüber machen, irgendwie Teil der ganzen Thematik ist, da man halt als Fan immer auf dem aktuellen Stand bleiben will und wenn zum Beispiel irgendwie eine Band mit einem coolen Album rauskommt, ihr Debütalbum macht, spekuliert man natürlich, hat irgendwie krasse Erwartungen an das zweite Album oder denkt sich, ich würde mir wünschen, dass sie in die Richtung oder in die andere Richtung gehen. Und das ist halt, dass gleichzeitig ähnliche Gedanken machen sich natürlich die A&Rs im Label. Und so ist es eben so, dass Künstler, die im Grunde eben diesem Ideal von ihrer authentischen Kunst irgendwie ja irgendwo nachhängen, in diesem Spannungsfeld verschiedener Erwartungen sind, damit irgendwie umgehen müssen und letztlich vielleicht doch am besten damit beraten sind, einfach ihren eigenen Weg zu gehen und Musik mit Eiern zu machen. Und naja, ich denke, es ist nichtsdestotrotz immer cool, zu sehen, wie gewisse Künstler mit dieser Situation umgegangen sind und was das irgendwie auch über ihre generelle Herangehensweise vielleicht aussagt oder ihre Entwicklung und ihren Werdegang. Habt ihr denn so eine gewisse Ahnung? Also habt ihr vielleicht so eine Idee davon, dass ihr sagt, okay, generell sind 60% aller ersten Alben besser als die zweiten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe relativ lange, als ich jünger war, eigentlich nur Rap gehört. Und mein Eindruck war da, dass die zweiten Alben immer enttäuscht haben. Weil ich Schon, als, oder? ja, weil ich als Hörer einfach aber, glaube ich, auch verbohrter war, weil viele Rap-Fans, glaube ich, ein bisschen, es ist auch vielleicht ein Vorteil, ein bisschen verbohrter sind, so, weil im Hip-Hop sich weiterzuentwickeln, vielleicht schwieriger ist für einen Künstler. Und dabei die Fans mitzunehmen als in anderen Richtungen. Vielleicht war es aber auch gerade die Zeit, weil das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo dann auch irgendwie das Ganze sich mit der Produktionsrichtung verändert hat, weil man auf einmal nicht mehr so viel samplen konnte, weil das eben jetzt alles Geld gekostet hat, weil die Leute, die gesampelt wurden, entdeckt haben, dass das eine ganze Industrie ist und die Leute verklagt haben und die Leute dann angefangen haben, Keyboards zu entdecken und mit denen Sachen einzuspielen und das dann für mich als Fan auch schwierig war, wenn der eine gerade so ein krasses, vor 2 Jahren ein krasses Album gemacht hat mit richtig heftigen Produktionen, so mit heftigen Beats, so, dass er dann um die Ecke kam mit so einem Album mit so Synthesizer-Gedudel, so da war ich nicht bereit dazu, damals irgendwie mitzugehen. Und deswegen ist es so die Erfahrung, die ich irgendwie von früher so ein bisschen verinnerlicht habe, die ich aber, ja, ich weiß nicht, die mich mir vielleicht noch eingehender überprüfen müsste. Das ist mehr so ein Gefühl. Manches wurden dann ja auch so nachwirkend noch verklagt. So wurden Ja, dann für ihr erstes richtig. Album, das sie irgendwie in ihrem Kinderzimmer gemacht haben mit 17, wo sie dann irgendwelche Filme gesampelt haben, da wurden sie dann noch eiskalt für belangt, Jahre später, als sie reich waren. Das haben sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Naja, um vielleicht nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, würde ich sagen, dass man so quantitativ auf keinen Fall sagen kann, weil ich meine, es gibt so viel Musik und auch so viel gute Musik für jedes, für jede Band mit einem besseren Debütalbum könnte man eine Band nennen, die ein besseres zweites Album gemacht hat. Also ich denke, Beispiele lassen sich unendlich finden. Was schon irgendwie interessant ist, ist sicherlich aber so der Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung, die bei Debütalben anders aussehen kann als bei zweiten Alben, vermutlich, da du halt, um irgendwie groß rauszukommen und Erfolg zu haben, halt irgendwie so was Freshes, Neues oder halt auch so ein Narrativ, was deine Band oder einen Künstler umgibt, haben musst. Und das fällt halt irgendwie beim zweiten Album dann weg als Verkaufsargument. Musikalisch allerdings kann das wieder ganz anders aussehen, weil Künstler natürlich mit mehr Erfahrung vielleicht an die Produktion des zweiten Albums herangehen oder auch mit einem größeren Selbstvertrauen. Und deshalb könnte man vielleicht schon so sagen, dass wenn es denn irgendeinen Trend gibt, dass erste Alben überschätzt sind und zweite Alben tatsächlich unterschätzt und für sie ein bisschen die Lanze brechen müsste, aber letztlich sind das ja alles kleine theoretische Spielereien, die ganz nett sind als Fan der Musik, aber quantitativ lässt sich für alles Beispiele finden. Ja, genau. Und wir wollen auch über ein paar Releases mehr im Detail sprechen. Zweite Releases von verschiedenen Künstlern. Jill, willst du anfangen? Sehr gerne. Bei mir geht es nämlich um das zweite Album von My Bloody Valentine, Loveless, erschien 1991. Und ich meine, ja, es ist natürlich einfach schon vom Namen her einfach ein Album, was so ein bisschen zum Kanon der alternativen Musik mittlerweile gehört. Und gleichzeitig auch so ein bisschen so das Prototyp-Album, was introvertierte Studenten an verregneten Tagen irgendwie in ihrem Wohnheimzimmer hören. Und tatsächlich auch so, dass, wenn man so will, heute, von heute aus gesehen, mit Abstand bekannteste Album der Band. Sie haben ja auch nur drei Alben rausgebracht. Dennoch aber ein Album, was zu der Zeit und als es rausgekommen ist, gar nicht mal so positiv aufgenommen wurde. Da ist tatsächlich sehr schwierig oder viele Schwierigkeiten gab in der Produktion. Nichtsdestotrotz, mittlerweile hat sich die Bewertung ein bisschen sehr stark zum Positiven gewendet. Das Album gilt quasi so als das Shoegaze-Album schlechthin. Das heißt, wir haben hier Alternative Rock, aber mit sehr viel Reverb, sehr dichtem, undurchdringbarem Gitarrensound. Die Vocals sitzen ganz tief im Mix, man versteht die Texte kaum. Drums und Bass sind auch weniger wichtig. Es geht tatsächlich mehr darum, Songs mit einer dichten, melancholischen Atmosphäre zu machen. Und die Könige darin sind eben mal Bloody Valentine, vor allem durch Mastermind Kevin Shields und Sängerin Belinda Butcher. Viele, muss man dabei sagen, haben das erste Album 1988 rausgekommen, Isn't Anything dabei auch gar nicht im Blick. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das quasi das einflussreichere Album von beiden ist, weil es eben zu der Zeit und damit eben auch diese krasse Erwartungshaltung an die Band generiert hat, extrem einflussreich für die britische Indie-Szene war und quasi dieses ganze Genre Shoegaze erst begründet hat. Während, wenn man sich Loveless heute anschaut, ihm zwar viel Einfluss zugeschrieben wird und immer, sobald quasi eine Band ein bisschen Reverb auf die Gitarre packt oder die Vocals ein bisschen anders abmischt, irgendwie gesagt wird, total stark von My Bloody Valentine beeinflusst. Wobei man eigentlich argumentieren müsste, dass dem nicht wirklich so ist, weil dieses Album Loveless einfach so extrem unkonventionell, unorthodox und seltsam auch produziert ist, dass es eigentlich kaum reproduzierbar ist von anderen Künstlern. Also es gab tatsächlich eine Story von einem Briten, der Musik studiert hat, beziehungsweise Musikproduktion, und als seine Abschlussarbeit sich quasi vorgenommen hat, monatelang im Studium, Studio zu verbringen und einen Song zustande zu bringen, der so klingt wie My Bloody Valentine aus der Loveless Era. Er hat es geschafft, er hat seinen Abschluss gemacht, aber ich denke, daran wird schon deutlich, dass das Album wirklich einfach ziemlich einzigartig ist und auch eben nur so ist, weil Kevin Shields hier sich einfach trotz großer Erwartungen, trotz Druck vom Label einfach die Zeit genommen hat und seine eigene musikalische Version oder Vision umzusetzen, was offenbar gelungen ist und was wir uns heute anhören können. Und als Leute, die vielleicht mit dem ganzen Genre Shoegaze nicht so vertraut sind, wie habt ihr das Album überhaupt gehört? Weil ich meine, allein schon mixing-technisch ist es natürlich eine 180-Grad-Wende gegenüber jeglicher aktuellerer Musik, kann man sagen. Ja, das stimmt. Also ich habe immer wieder auch gelesen über diese Wall of Sound. Genau, ja. Diese unglaublich dichten E-Gitarren, die durch irgendwelche Amps gezogen wurden oder durch irgendwelche Verzerrungen. Und eigentlich ja diese Stimme, die ist natürlich total tief im Mix. Aber die Vocal Performance selbst ist ja auch relativ so neutral. Ja, es ist ja auch nicht so, dass da jetzt jemand rumschreit oder so einen großen Aufstand macht, sondern es ist halt sehr mellow und ruhig. Ich fand es schwierig zu hören, tatsächlich. Ich glaube, weil ich es gewohnt bin, dass sonst so groovy Musik, okay, es hat halt nicht den Versuch, groovy zu sein, weil ich das mehr so kenne, dass es Akzente gibt und dann gibt es Pausen. Und in diesem Album gibt es halt fast konsistent diese Wand, diese E-Gitarrenwand. Ja, wie findest du das denn, Johannes? Ja, ich finde es super krass. Also ich finde es richtig gut. Es ist bestimmt eins meiner Lieblingsalben, so wenn man sowas hat, wenn ich sowas habe, wenn ich so eine Liste machen würde. Ich finde es auch Ja. deutlich besser als das erste Album. Ich finde, ich habe das Gefühl, dass es nochmal die Idee, die im ersten Album drinsteckt, nochmal eben ausgefeilter, nochmal bis ins Extrem getrieben. Und mich hat das schon gut abgeholt, in dem Sinne, dass ich es nicht verstanden habe, als ich es gehört habe. Und trotzdem geil fand. Und dass dadurch das hört sich jetzt vielleicht kitschig an, aber so eine Magie entfesselt hat, die ich irgendwie einfach irgendwie, ja, in die man so eintauchen kann. Jill meint ja schon, es ist so sehr melancholisch, trotz dieser Mauer an Gitarren, Verzerrungen und so weiter. Und drunter schwimmen dann diese Stimmen von Kevin Shields und der Sängerin und geben einfach so was extrem Melancholisches noch rein, auch so diese ganzen Reverbs. Und es gibt ja viele Songs, wo am Ende dann, nachdem die Songs eigentlich zu Ende sind, irgendwie dann noch so kleine Interludes sind, wo einfach noch so ein Loop ist ein Hall von einem Gitarrensound, der dann irgendwie dadurch, dass er so durch einen Verzerrer gejagt wird, aber irgendwie noch so was Melancholisches abkriegt, wie ich nicht verstehe, wie die das geschafft haben, aber sie haben es geschafft. Und es hat was Verträumtes, finde ich, so was ich mir anhören kann. Also ich könnte sogar vielleicht, obwohl das eben so ein lautes Album ist, irgendwie dabei eher mir das vorstellen, auf so laut zu hören und dabei wegzuträumen, als jetzt vielleicht bei einem chilligen Softpop-Album oder sowas. Weil mich diese Wand so einfach einnimmt, dass ich da den Kopf ausschalten kann und dann dieses Melancholisch mich einfach packt so. Ich find's mega stark und ja. Ich fand den Song When You Sleep, ist glaube ich der vierte, fünfte Song. Da habe ich angefangen gut zu finden. Ich habe mir diese ersten vier Songs angehört und ich dachte so, oh, wird das auch noch mal anders? Das ist ja nur diese dreamy Voice die ganze Zeit, die irgendwo vor sich hin säuselt und so laut. Aber dieser When You Sleep, der gibt irgendwie so einen Relief. Also Mit der Leadflöte, was natürlich in sich ja. schon eine komplett unkonventionelle Entscheidung ist. Einfach mal einfach komplett statt Refrain einen Flötenpart einzusetzen. Ich glaube, also als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, genau wie ich es aufgenommen habe. Also wie ich darauf erstmal reagiert habe. Ich glaube, ich habe es erstmal nicht gecheckt, wie ich es eben schon sagte. So, ich dachte so, was soll das? Und ich fand dann, glaube ich, den Song I Only Said und den letzten Song vor allem Soon, die haben mich gepackt, weil die eben auch so einen etwas treibenderen Rhythmus haben und Sound. Und dadurch irgendwie war das dann so wie bei vielen Alben, wenn man sie zum ersten Mal hört, oder bei mir ging es oft so, dass ich Sachen zum ersten Mal gehört habe und dachte so, was ist das für ein Quatsch, was will der von mir? Dass es mich irgendwie erst abgestoßen hat, aber dann irgendwie so gefesselt hat, dass ich wieder zurück musste so, und dann mir das nochmal angehört habe und dann irgendwann so einen Song hatte, wo ich dachte, boah, der ist ja richtig krass, und dann irgendwann die Lust hatte, so noch mehr von dem zu finden. Und er hatte ja noch 10 Kompagnons, so dieser eine Song oder diese zwei. Und dann habe ich mich so reingestürzt und dann das aufgesogen und dann gemerkt, die sind alle irgendwie so und so krass. Und dann, wenn man es mich sich mehrmals anhört, entdeckt man ja auch erst die Nuancen, die Unterschiede und Ja, ich denke, was vor allem David angeschnitten hat, ist halt einfach, dass in diesem erstmal opak wirkenden Ozean von Gitarrenlärm einfach auch Melodien versteckt sind, die sich irgendwann vielleicht offenbaren, nicht beim ersten Hören, aber vielleicht beim zweiten oder dritten, die tatsächlich sehr catchy sind. Also man hat hier wirklich mit großer Zuverlässigkeit eigentlich in fast jedem Song irgendwie eine Hook, irgendwie einen Gitarrenriff oder eben die unkonventionellen Instrumente, Streicher, Flöten, die, denke ich, dafür verantwortlich sind, dass das Album im Endeffekt so bekannt heute ist, wie es nun mal ist und so nachhaltig erfolgreich ist. Da ist natürlich heute auch das Thema ist, zweite Album, müssen wir natürlich auch über das erste Album reden, was ich gern tun würde, weil es ist einfach auch tatsächlich eine sehr interessante Story ist, die tatsächlich vielleicht auch Rückschlüsse zulässt, so über den Stress und die Probleme, die Künstler-Musik-Business gerne mal sich gegenübersehen. Tatsächlich ist es so, dass Isn't Anything, wie gesagt, das erste Album seinerzeit extrem einflussreich war, weil es halt eben auch noch zugänglicher war. Also die Gitarreneffekte werden in keiner Weise so extrem benutzt wie hier. Man nimmt die einzelnen Elemente der Songs viel klarer wahr. Das Album ist soundtechnisch beispielsweise viel näher noch an Sonic Youth, als jetzt an späteren Shoegaze-Bands, hat aber eben dieses ganze Shoegaze-Genre so ein bisschen begründet, weil My Bloody Valentine war zu der Zeit der heiße Scheiß und andere Indie-Bands in Das muss man sich mal Großbritannien vorstellen, oder? wollten eben so sein wie sie. Ja, Was hören also wir? Was ist heute. heute heiße Scheiß? So Justin Bieber oder was? Oder irgendwie so. Damals war einfach sowas der heiße Scheiß. Was soll das? Was machen wir falsch heute? Können wir mal eine Zeitmaschine bauen, Leute? Ja, ich glaube, wenn du My Bloody Valentine jetzt mit Justin Bieber gleichsetzt, wäre das eine krasse Überschätzung, weil der Punkt ist natürlich, dass My Bloody Ja, Valentine, gut, okay. wie gesagt, in der Indie-Szene gefeiert, aber überhaupt keine Superstars. Von Beginn der Karriere an immer kurz vorm Bankrott, immer finanzielle Probleme, teilweise Ja. Releases gemacht mit selbstfinanzierter Studiozeit und so weiter. Und als sie dann eben endlich mal ein Album hatten, was Isn't Anything nun mal war, was sich halbwegs ordentlich verkauft hat, einen gewissen Bass generiert hat, wollte das Label Creation Records, das zu der Zeit chronisch klamm war, auch in finanziellen Problemen steckte, daraus natürlich Kapital schlagen und quasi so schnell wie möglich den Follow-up raushauen, um quasi den ganzen Hype um My Bloody Valentine möglichst schnell zu melken. Es war tatsächlich so, dass Songs quasi schon existierten, also einige Songs schon existierten kurz nach dem Release von Isn't Anything. Und das zweite Album tatsächlich für kurz darauf schon geplant war. Also Isn't Anything ist Ende 1988 rausgekommen. Im Januar 1989 haben die Studios Sessions für das Nachfolgealbum schon begonnen. Es kam aber anders. Ich meine, wenn man es heute anguckt, 3 Jahre sind nicht so krass viel Zeit für oder Zwischenraum zwischen zwei Alben. Aber die Erwartung war halt einfach, sowohl von Label als auch von Fans, dass quasi schnell der zweite Schlag kommt von der Band. Und der ist einfach ausgeblieben. Warum? Weil Kevin Shields gewissermaßen Perfektionist ist und einfach keine Lust hatte auf ein schnelles Cash-In. Gleichzeitig aber seine Vision anfangs überhaupt nicht umsetzen konnte, da das Label ihn halt in diese billigen Studios gesteckt hat, wo nichts funktioniert hat und die Engineers, die zum Studio gehörten, das nicht zugeben wollten, weil sie keine Lust hatten, neue Mikrofone zu kaufen und so weiter und so fort. Später kam dann alles anders. Das Album wurde zwar nicht in Abbey Road oder so recorded, man sparte weiterhin bei den Studios, aber man konnte mit Alan Moulder einen relativ renommierten Producer für sich gewinnen. Und so konnte Kevin Shields dann doch noch in einer vertrauensvollen Atmosphäre zusammen mit Moulder an seinem Sound schrauben. Wie gesagt, man hört es schon, sehr unkonventionell aufgenommenes Album, sehr perfektionistisch, sehr wenige Effekte auch, fast alles wird mit Raumklang im Studio gemacht, also man hört fast keinen Kompressor auf dem Album. Aber es hat eben alles seine Zeit gedauert. Und im Endeffekt war es aber sicherlich die bessere Entscheidung, sich diese Zeit zu nehmen, wie man Resultat wird. Was ich interessant finde, ist, auf dem Papier sind es 3 Jahre von 88 bis 91. Du sagst, sie sind dann Anfang 89 ins Studio gegangen und Genau, ja. 91 kam Loveless raus, also vielleicht 2 bis 1,5 Jahre. Was interessant ist, dass zwischen den beiden Alben zwei EPs rausgekommen sind. Nämlich 1990 Glider. Da ist schon ein Song drauf, der auf Loveless dann später landet, nämlich Soon. Plus 3 andere Songs noch, die vermutlich auch aus den Sessions dann zu dem Album stammen. Und dann ist 1991 noch vor Loveless so eine EP rausgekommen, die heißt Tremolo. Und da sind dann auch, da ist, wie heißt der Song? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. To Hear Knows When drauf mit 3 anderen Songs. Also so 3 quasi auch Non-Album-Songs oder EP-Exclusives auch aus den Sessions, die sich vom Soundbild auch mega einfügen in dieses Album. Aber, und das ist das Interessante jetzt für Nerds wie uns, die vom Mixing her nicht so krass aufgepumpt sind wie die Songs auf Loveless. Also wenn man mal Das stimmt, ja. To Hear Knows When vergleicht vom Sound her, von der EP-Version und der Album-Version, dann sind die Gitarren nicht so hart. Sie sind nicht so unbändig, nicht ganz so. Das ist natürlich schon der gleiche Song, aber es ist ein bisschen weicher, so finde ich. Und wenn ich das Album auf meinen MP3-Player ziehe oder so, ich habe tatsächlich noch einen MP3-Player, dann habe ich mir angewöhnt, To Hear Knows When, dann die 3 Songs von der EP dazwischen noch reinzuschieben, so dass das Album noch länger wird und ich einfach noch mehr davon hören kann, einfach. Und das sind auch geile Songs, es ist eine Erwähnung wert. Das ist auch schon ganz schön lang, das Album. Ja, zumal ist halt wirklich ein durchgehender Film ist das Album. Also es ist, wie gesagt, es gibt zwar irgendwie Melodien, die catchy sind, aber tatsächlich ist der Sound eben recht durchgängig und eigentlich durchgängig mit der gleichen Intensität, würde ich sagen, sodass es mir auch schwer fällt, tatsächlich irgendwie sowas wie Lieblingssongs oder sowas zu nennen. Das vielleicht auch, weil du dich schon sehr stark eingehört hast. Ich habe mich nicht so stark eingehört. Ich habe es noch nicht so oft gehört. Und für mich waren wirklich dieses When You Sleep eine sehr schöne Oase. Und I Only Said, den Johannes auch angesprochen hat, den fand ich auch einfach endcatchy und total distinct. Der hat, glaube ich, so eine hohe E-Gitarre oder so, die irgendwas, ja, total, total catchy, und das ist total cool. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich nochmal die ersten Songs dann gehört habe und darin auch total viel entdeckt habe noch. Ich finde auch interessant, dass, obwohl es eben diese ersten Songs gerade mich auch so ein bisschen abgestoßen haben, weil das für mich wirklich nur dieser Geräuschpegel war, dieser große Ausschlag, fand ich trotzdem sehr kunstvoll. Ich hatte vom Anfang an das Gefühl, dass sie genau wissen, was sie machen. Ja, sicher. Also hat ja Jill erzählt, der Kevin Shields ist, glaube ich, der hat nichts dem Zufall überlassen. Absolut, und der ist jemand, der nicht nur eine Vision hat, sondern eben auch genau weiß, was er will, und das auch genau so umsetzen kann. Ja, also er hat irgendwie so ein legendäres Gehör, und kann kleinste Fehler in seinem Equipment hören, hat das Album auch selbst produziert. Alan Mulder war quasi nur der Engineer, der wenig kreativ beigetragen hat, sondern es Der war Techniker. tatsächlich, genau. Ja gut, der musste auch die ganzen Guitar-Pedals dann einstellen und so, und hat dem, ich nehme schon an, noch so einen kleinen Anteil dann an der Art und Weise, wie das klingt von den Gitarren her, könnte ich mir vorstellen. Aber der Kevin Shields wird Ja, es sicher gar keine Frage, aber nicht gemacht haben, wenn er es nicht wollte. und Kevin Shields hat eben auch seine komplette Energie reingesteckt und war quasi zum Ende der Recordings, so kurz davor, den Verstand zu verlieren, weil er sich einfach so krass reingesteigert hat. Und irgendwie, klar, irgendwie hört man es, weil alles irgendwie zusammenpasst, ist ein kohärentes und harmonisches Album geworden ist, aber ganz klar zu der Zeit seiner Produktion sicherlich sehr stressful, also ganz klar. Und er hat fürs nächste Album halt auch dann 12 Jahre gebraucht. 12? 12 Jahre. Ist das nächste nicht 2013 erst rausgekommen? 22 Jahre sogar. Genau, ja. Shit. Wow. Das ist ja wie Tribe Called Quest. Mit dem Unterschied, dass Kevin Shields vermutlich tatsächlich einfach durchgehend daran gearbeitet hat. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es ist natürlich wirklich krass insofern, dass auf dem 2013 erschienenen Album MBV halt wirklich noch Takes drauf sind, die Mitte der 90er recorded wurden. Das zeigt eben einfach so diese bisschen sehr pedantische und perfektionistische Arbeitsweise, ganz klar. Ich glaube, er hat dann gesagt 2013, ja, er hat jetzt gelernt, so auch wie das Album ankam, das neue von 2013, dass er eigentlich vielleicht sich vornimmt, nicht mehr so lange zu brauchen, weil das doch irgendwie schon cool ist, wenn man regelmäßige Musik rausbringt. Jetzt ist halt auch seit 4 Jahren nichts mehr passiert, aber vielleicht haben wir Glück und er beglückt uns nochmal mit einem Album. Was, wie finanzieren sich eigentlich Leute, wenn die so lange kein Album machen? Ich meine, es ist Kevin Shields, er kann jederzeit kostenlos essen und schlafen in jedem britischen Studentenwohnheim. Also Das hat er ich bestimmt denke, gemacht. vermutlich, ja. Ja. Okay, cool. Wollt ihr vielleicht, ich glaube, ihr kennt vielleicht auch das erste Album noch ein bisschen besser als ich. Ich kenne es nämlich nicht. Was ist jetzt die große Verbesserung? Es ist vor allem die Konsequenz der Herangehensweise. Wie ich sagte, der Sound ist auf dem ersten Album nicht ansatzweise so durchdacht und dadurch auch nicht so wirkungsvoll, weil man eben von allem ein bisschen hat, aber es ist im Endeffekt immer noch relativ klare Rocksongs sind. Während das Album hier eben komplett außerhalb herkömmlicher Genres steht, aber eben gerade dadurch so eine eben diese komplett andersartige Wirkung auch entfaltet. Zusätzlich einfach der Detailgrad und die Detailverliebtheit der Studioarbeit, zum einen, was die Instrumentation betrifft, also dass man halt wirklich einfach diese obskuren Instrumente wie Flöte oder irgendwelche Streicher-Samples benutzt, was seither eigentlich von kaum einer Band auch im Shoegaze-Genre mal gemacht wurde. Und natürlich, dass man gleichzeitig bei aller Konsequenz es hinkriegt, dass das Album sich einfach gut anhört. Weil ich meine, wie gesagt, Shoegaze zu mischen und zu mastern ist per se sicherlich eine der schwersten Aufgaben. Und Loveless ist im Endeffekt einfach ein sehr gut klingendes Album. Und das ist definitiv ein Mehrwert zu den eher dünn oder immer so ein bisschen dreckig und auf keinen Fall perfekt klingenden Aufnahmen von früheren Sachen der Band. Ich finde es, also das erste ist schon auch ein richtig gutes Album. Es lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Ich glaube, du hast vorhin die Formulierung benutzt. Ich würde einfach sagen, Loveless hat mehr Eier. Weil Ja. einfach das konsequenter noch durchgezogen wird. Diese eine Soundidee. Ich weiß nicht, damit bist du überhaupt überzeugt oder Ja, ich glaube, ich finde eben diese einzelnen Songs gut. Also ich finde gut When You Sleep, ich finde gut I Only Said und Come In Alone finde ich auch sehr cool. Auch weil das ganz klar so für mich die catchiesten sind mit sehr einprägsamen Melodien und so. Ja, das finde ich sehr cool. Ich bin etwas frustriert von den Drums, weil es gibt Drums, es gibt die ganze Bandbreite, es gibt Kicks und Snares und Hi-Hats, aber die sind halt immer total leise. Absolut, ja. Und das frustriert mich ein bisschen. Ich finde, ich glaube, ich bin so ein bisschen auch Hip-Hop sozialisiert und ich will, dass Drums immer, wenn sie da sind, laut sind und reinkicken und Snares ins Gesicht. Und das, ich glaube, es hätte mir besser gefallen, wenn die einfach nicht da wären. Ich glaube, das hätte mich nicht so dann weniger gestört. Okay, interessant, ja. Also ich hatte ein gemischtes Hörerlebnis von sehr verwundert und ziemlich positiv bis hin zu etwas, weiß nicht, überfordert, gelangweilt. Kannst du dir vorstellen, das noch mal, dich dem noch mal zuzuwenden? Oder ist es Ich jetzt werde es so? noch mal hören. Ja, ich werde es noch mal hören. Okay. Gut, weil du sagtest selber so, beim ersten Mal hören war es erstmal so, hä? Und dann musste man erstmal reinkommen und es war ja auch meine Ja. Erfahrung so ein bisschen. Genau, das ist vielleicht auch die natürliche Erfahrung auf so eine Art Musik. Auch, ich glaube, weil man sowas nicht kennt. Wollt ihr noch was sagen zu diesem Album? Mir ist, während wir darüber gesprochen haben, aufgefallen, dass man vielleicht nochmal betonen sollte, dass wir nicht von der Band Bullet for My Valentine sprechen. Weil es immer noch Arschlöcher gibt, die das verwechseln. Und deswegen muss man das nochmal betonen, weil das ist nämlich Richtig. qualitätsmäßig schon eine ganz andere Ecke, was wir hier besprechen. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Album. Und zwar hat Johannes was mitgebracht in seinem Plattencover. Yes. Als wir das überlegt haben, das Thema für die zweite Sendung auch so zu gestalten, fiel mir eigentlich relativ schnell das Album ein, was ich jetzt in meinem Plattenkoffer dabei habe. Nee, for real, hast du wirklich die Platte? Ich habe sie nicht auf Vinyl, ne. Ich hab aber, ich glaube, zwei verschiedene Ausgaben auf CD davon. Dito, ich hab's auch auf CD. Yes, und zwar die Original-CD von 94. Und das Deluxe Remaster von 2004. Und wir sprechen von dem Album The Downward Spiral von Nine Inch Nails. Was lustigerweise vor wenigen Monaten nochmal quasi remastered wurde und jetzt rein auf Vinyl erscheint und nicht mal auf CD. Also um dieses Album geht's, das hatte ich mir quasi, es fiel mir direkt ein, weil es so ein paar Kriterien erfüllt, die ich interessant fand für zweite Alben. Also Nine Inch Nails ist eigentlich auch keine klassische Band, sondern das ist mehr so einfach ein Mastermind auch. Es ist Trent Reznor, ein Amerikaner, der aus Cleveland kommt, also aus der Nähe von Cleveland. Die Band hat er in Cleveland gegründet, Ende der 80er. Er hat sich bis dahin verdient, so als Keyboard-Spieler, irgendwie Keyboard-Player in so Coverbands und so, und hatte dann irgendwie der Sage nach einen Hausmeisterjob in einem Studio dort und hat dann nachts, als die anderen Künstler draußen waren, hat er dann quasi dort seine eigene Musik aufgenommen und dann mit deren Hilfe dann quasi einen Plattendeal sich ergattert. 89 quasi das erste Album veröffentlicht, das sich ganz anders anhört als das zweite. Deswegen ist es auch ein Punkt, warum ich das spannend fand, darüber zu sprechen. Und ja, dann im Zuge dieser ersten Albumveröffentlichung ganz, ganz viel getourt hat mit einer Band, die er dann zusammengestellt hat. Also er hat es quasi alleine produziert und mit drei, vier anderen dann auf die Bühne gebracht. Und das ist so ein Muster, was bis heute typisch ist für diese Band. Also durch dieses konstante Touren mit Live-Gitarren, mit Live-Drums und so weiter, hat sich der Sound der Band verändert, weil das erste Album hauptsächlich aus Synthesizer-Sounds bestand, mit mal so der ein oder anderen Gitarre so eingesprenkelt. Und das ist so sein Fundament gewesen, dass er gesagt hat, so, er will irgendwie auch seinen Sound verändern und hat dann dieses Album aufgenommen, The Downward Spiral, das eben auch vom Soundbild einfach ganz anders ist. Das Album selber ist ein Konzeptalbum. Also er ist sehr verkopft daran gegangen, der Trent Reznor. Das Konzept des Albums steckt im Titel, The Downward Spiral, also die Abwärtsspirale. Wenn wir als Hörer so in das Album einsteigen, hört man recht schnell, dass es um irgendeinen Protagonisten da geht, der nicht weiter beschrieben wird. Dieser Protagonist befindet sich irgendwie auf Abwägen, er stellt seine Welt in Frage. Er erkennt an sich selbst irgendwelche selbstzerstörerischen Züge, wird im Laufe des Albums immer mehr da reingerissen in diesen Strudel, zweifelt an sich, zweifelt an Gott, zweifelt an Religion, zweifelt an seinen Mitmenschen, an der Gesellschaft, an Beziehungen, an Sex und Ausbeutung und was weiß ich. Und dieses ganze Album erzählt quasi eine Geschichte, sodass der Protagonist sich am Ende dann in dem vorletzten Song quasi selbst das Leben nimmt. Und das soll laut eben Trent Reznor etwas leichte autobiografische Züge tragen, was ich für ein bisschen dramatisiert halte, aber gut. Und das ganze Album endet dann noch mit einem allerletzten Song, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Songs der Band, nämlich Hurt, bekannt geworden durch das Cover von Johnny Cash, was dann nochmal so leicht bisschen positive Töne reinbringt, weil er am Ende dann so sich selbst gut zuredet und sagt, I will find a way, so. Egal, also es ist ein sehr verkopftes, düsteres Album, wie man schon raushört an dem Konzept. Und das schlägt sich auch im Soundbild nieder. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Es ist keine Rockmusik, es ist keine Heavy-Metal-Musik, es ist keine elektronische Musik. Es ist alles das zusammengemixt und dieses Bastard-Kind kam dann dabei raus, so vom Soundbild her. Ja, ich für meinen Teil muss sagen, dass ich das Album für mich jetzt nichts Unbekanntes war. Ich fand Nine Inch Nails eigentlich schon immer interessant. Und The Downward Spiral ist halt deswegen so intensiv oder stellt so eine komplette Ausnahme dar, weil es ein Konzeptalbum ist, das aber so konsequent und krass und auch vom Sound so dreckig und unorthodox umgesetzt wird, dass man sich dem Ganzen irgendwie nicht entziehen kann. Also es wird einfach so viel geboten. Es ist auch ein sehr langes Album, 1 Stunde 5 Minuten. Und es gibt die komischsten Momente auf diesem Album, aber irgendwie lässt es einen nicht so ganz los. Und ich denke tatsächlich, dass das Krasse an dem Album ist, dass hier nicht einfach nur über depressive Stimmungen oder selbstzerstörerisches Verhalten gesungen wird, sondern man halt 1 Stunde lang im Kopf von jemandem gefangen ist, der so tatsächlich lebt oder denkt. In der Form ist sowas einfach sehr selten. Das ist einfach unfassbar düster vom Inhalt, ne? Also, es ist aber krass auf der anderen Seite, sich vorzustellen, dass das von den drei Alben, von denen wir heute reden, das ist, was kommerziell am erfolgreichsten war. Vermutlich. Ja. Ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war. Denke Weil ich auch, ja. dieses Album auch das Album war, mit dem quasi Trent Reznor als Nine Inch Nails so die ganze Erwartung, die sich aufgebaut hatte durch das erste Album, durch die ganzen Tourneen, durch eine EP, die dazwischen noch rauskam, das Ganze, was da aufgebaut wurde an Erwartungshaltung, hat er quasi damit sozusagen übertroffen. Und die könnte ich auch vorstellen, na, dieser ganze, die Thematik ist natürlich sehr kontrovers auch so. Für die prüde Gesellschaft der Amis auch in den 90ern noch. Man hat ihm auch später vorgeworfen, dass diese Songs auch sowas wie Columbine ausgelöst hätten. Also, dass die Attentäter, die in der Highschool um sich geschossen haben, haben auch irgendwie diese Musik gehört. Und das hat man dann ihm auch irgendwie vorgeworfen. Oder schon 1994 hatte er Stress mit irgendwelchen Politikern, die Songtexte zitiert haben. Und dann wollten, dass das verboten wird und so weiter. Und es hat also schon für Furore gesorgt. Es war in der öffentlichen Diskussion und die Kids haben es gekauft, wie blöd, weil es einfach auch so neu war und der Typ auch sehr polarisiert hat und er das auch irgendwie so scheinbar verkörpert hat in Interviews, so dieser leicht schüchterne, dunkle Prinz sozusagen, ja. Also die haben da komplett die ganze Schiene gefahren und auch live, die Live-Auftritte waren halt auch damit irgendwie gespickt. Die sind da so mit Schlamm verschmiert auf die Bühne geschlichen und haben so wirklich so mega emotional so die Songs richtig gefühlt und interpretiert, so dass wenn man sich's heute anguckt, so man teilweise so ein bisschen, also geht's mir, ich dann irgendwie so ein bisschen Fremdschämen-Gefühle aufkommen. Aber das hat damals einen Nerv getroffen und hat sich verkauft wie blöd, zumindest in den USA. Ja, und ich denke, warum es kommerziell auch erfolgreich war, hast du damit quasi auch schon selbst so ein bisschen erklärt, weil es ist ein düsteres Album, gar keine Frage, aber ich denke, dass Aggressivität immer massentauglicher ist als jetzt Introvertiertheit und Depression vielleicht. Und ich fand jetzt auch beim quasi erneuten Hören des Albums krass, wie aggressiv es doch ist. Also es gibt sehr viele aggressive Songs, die immer wieder von anderen Momenten natürlich durchbrochen werden. Wie zum Beispiel One Place. Absolut, absolut. Aber gerade so auf der ersten Hälfte ist es einfach ein sehr aggressives Album, mit dem sich sicherlich auch viele Teenager, die jetzt nicht unbedingt die größten Fans von Industrial Music sind oder die jedes Produktionsdetail raushören, einfach identifizieren können, weil es einfach auf die Fresse gibt. Ich wollte noch was sagen zu der Negativität, die vielleicht ausgegangen ist von diesem Album. Es gibt nämlich auch unter Reviewern Leute, die das Gefühl hatten, dass es einen sehr positiven Effekt auf ihre Psyche hinterlassen hat. Da, so zitiere ich mal ungefähr aus dem Englischen ins Deutsche hinein. Für viele von uns wurde das Konzept von Selbstmord vorgestellt von Kurt Cobain. Aber Trent Reznor war etwas ernsthafter zugange mit Suffering, ja, mit dem Leiden an der Existenz anstelle des Sterbens. Und dieser Reviewer fand es schön, dass er als ein sich selbst hassender Teenie in den 90ern wusste, dass er das Leben auch einfach aushalten darf und sich nicht gleich die Rübe wegblasen muss. Ja, okay, krass. Eigentlich komisch, oder? Weil es doch, es wird doch geschossen auf dem Album. Aber der Künstler selbst hat es halt nicht gemacht, sondern er hat es nur übertragen gemacht. Es ist ja eine fiktive Figur. Ja, ich habe es vorhin gesagt, er behauptet ja in den Interviews dann auch gerne, ja, es ist natürlich leicht autobiografisch und so, auch angehaucht, ne? Was jetzt mal dahingestellt ist. Aber natürlich ist es ein fiktiver Protagonist, der das alles erlebt. Was er auch im Nachhinein sagt, also das Ganze ging so weiter, dass er mit dem Album halt sehr viel auch getourt hat, ungefähr 2 Jahre am Stück, auch eine Tournee mit David Bowie dann gemacht hat, auch nochmal zu dem Album. Und auf dieser Tour halt alle, wie sagt man, Dämme gebrochen sind, so für ihn als Person, das sagt er. Also er hat dann eben durch dieses konstante Tourleben ein Leben gehabt voller Exzesse und sie haben nur gesoffen wie blöd und kein geregeltes Leben gehabt und so weiter. Und dann hat er quasi selber seine eigene Downward Spiral sozusagen eingeleitet, so. Das sagt er rückblickend, seitdem er clean ist. Also das hat ihn auf den Weg gebracht, dann zum Junkie zu werden. Und das hat er dann aber erst immer hinterher erkannt. Ja, insofern finde ich, kann man daran auch sehen, dass es eben doch nicht so vielleicht ganz autobiografisch ist, sondern mehr eben so eine self-fulfilling prophecy in dem Sinne, wenn man möchte. Egal, ist auch scheißegal. Der Punkt ist aber, dass es einfach wirklich eine sehr authentische und intensive Darstellung von diesen ganzen negativen Gedanken ist, die sicherlich krasser ist als andere Alben, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Und ein Punkt, warum das so ist, sind, denke ich, allein auch schon die Lyrics, über die wir vielleicht reden sollten. Auf Piggy irgendwie, All of my fears came true oder Nothing's turning out the way I planned. Ich meine, das sind ganz, ganz, ganz simple Statements, die aber durch ihre Nüchternheit bestechen, in meinen Augen. Und so ehrlich oder simpel auf den Punkt gebracht, hört man das eben selten. Ja, die Lyrics sind auch ein Punkt, vielleicht, warum das Ganze eben auch ein bisschen kontroverser und nicht nur ein bisschen kontroverser war. Ich meine, wenn deine Lead-Single von deinem Album als Hook quasi hat, I wanna fuck you like an animal, dann sagt das schon eine ganze Menge. Ja. Ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen zu Sounds. Ich finde es nämlich sehr, man kommt sehr ins Nachdenken, wenn man sich einfach mal die Sounds anhört, finde ich. Ich finde, er versucht in den meisten Songs so zumindest ein großes, wie soll ich sagen, ein krachiges oder ein elektronisches Element zu nehmen und das mit so einem, wie sagt man, so einem organischen, so mit einem Rock-Element zu vermischen. Also da gibt es dann zum Beispiel diese IDM-Drums, ja, diese IDM-Kicks, die so noch diesen platten Reverb haben und dann eben sehr krachig sich anhören und dann dazu halt eine E-Gitarre oder andersrum Rock-Drums, Live-Drums und Synths. Generell ist es einfach ein sehr vielfältig produziertes Album. Also man hört alles. Es ist teilweise schon fast wieder ein bisschen nervig, dass dann immer noch wieder Songs irgendwie einen Breakdown haben, wo dann plötzlich irgendwie ein fröhliches Piano spielt in einem Song, zu dem es eigentlich gar nicht passen würde. Also es wird einfach alles geboten, was quasi die ganze Palette in seinem Studio, das übrigens ein Haus in Los Angeles war, in dem Charles Manson gelebt und gemordet hat, meines Wissens. Charles Manson hat dort gemordet, und zwar war das das Haus von Sharon Tate und Roman Polanski, dem Regisseur. Okay. Und dessen Frau Sharon Tate ist ja von Manson quasi ermordet worden und seiner Crew. Hat er so eine Sekte gehabt und die sind dann dort eingebrochen und haben, die hatte gerade dort so eine kleine Party mit Freunden und die haben die eben einfach ja, umgebracht auf grausamste Weise und auch an die Tür vorne mit Blut so das Wort Pick und so geschrieben, ja, oder sowas. Und Trent Reznor hat dort quasi das Haus gemietet, nachdem er dann mit dem Touren fertig war und ein Album aufnehmen wollte, hat er so erzählt das in Interviews, quasi ein schönes Haus gesucht in L.A., wo er ein Studio aufbauen konnte und dieses Haus wurde ihm eben angeboten und er hat es gemietet, ohne zu wissen, was halt da passiert ist. Wenn irgendein Album in so einem Haus produziert wird, dann vermutlich die Downward Spiral. Er hat auch die Haustür dann tatsächlich mitgenommen später, als er nach dem Album nach New Orleans gezogen ist und ein neues Studio aufgebaut hat, hat er die Haustür, wo eben auch dieses mit Blut dran geschrieben worden war, was natürlich inzwischen weggewischt war und so, aber er hat diese Haustür halt mitgenommen. Also das sagt ja auch schon aus, dass er da irgendwie so, jetzt ist nicht, sagen wir mal nicht, das glorifiziert hat, aber irgendwie so, das irgendwie auf eine morbide Art vielleicht interessant fand. Was irgendwie eh diese ganze Ära von der Band irgendwie ausdrückt. Man muss sich mal eben, wie gesagt, die Live-Shows angucken oder auch das Video zu Closer, zu der Lead-Single oder von March of the Pigs. So das sind alles so dieses Image, was die Band da ausstrahlt. So diese Gothic-Klamotten mit Fishnets-Handschuhen und Strumpfhosen und geschminkt ohne Ende und das, was da einfach irgendwie als Image publiziert wurde, was eben auch zum Album irgendwie passt, das war schon crazy, ja, und Ja. das passt ja irgendwie auch so dazu, diese ganze Image. Wobei der ganze Scheiß ja völlig egal ist, weil der Sound so ist, wie er ist, egal was die drumherum machen. Und so als Album ist es einfach auf die Art eben einfach auch krass. Absolut. Stimmt Ein noch Song, eins? den ich noch ansprechen wollte, war Ruiner, bei dem ich es tatsächlich krass finde, dass er quasi 1994 produziert wurde und nicht viel später, weil alles darauf zu hören ist, die wie weirden Samples, dann Die Synths klingen extrem dick und mächtig. Dann hast du irgendwie ein Gitarrensolo und Trent packt halt quasi diese ganzen verschiedenen Elemente zusammen. Wie gesagt, also er stellt hier auf dem Album quasi so seine komplette Palette seiner Fähigkeiten dar und es gibt eben einfach diese Momente, in denen das extrem krass wirkt in meinen Augen, weil er produktionstechnisch einfach viel drauf hat und zu viel in der Lage ist. Ich wollte noch einen Song etwas über einen Song sagen, den ich auch sehr cool fand. Der heißt Reptile. Und da habe ich das Gefühl, im Refrain gibt es so einen hohen Sound, der so klingt wie ein Reptil, das schreit. Habt ihr das auch das Gefühl, dass das so geplant war? Es klingt passend, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht genau, wovon du redest. Okay, gut. Prinzipiell der Refrain von Reptile ist ja eher so 80er Jahre Pop irgendwie, was halt irgendwie auch wieder so ein Moment ist, wo er in einem Song, der eigentlich total dreckig und krachig und düster ist, was komplett Unpassendes packt. Aber ich fand den Song auch gut. Also Reptile ist einer, wo der, ein Song, wo dieser irgendwie Balanceakt ganz gut gelingt eigentlich. Mit oder ohne Reptilgeschrei. Ich da, was das auch aussagt über das Album, ist auch die Art und Weise, wie es produziert wurde, dass man nicht einfach dann eben sagt, okay, hier sind meine Drums, hier ist mein Bass, hier ist meine Gitarre oder hier ist mein Synthesizer und fertig und dann kommt die Stimme, sondern dass dort auch so ganz viele Geräusche reingemischt wurden, so Ambient Sounds, so irgendwie. So hat er irgendwie so einen Gehilfen quasi, also den Drummer, quasi beauftragt, ganz viele so Sounds irgendwie aus Videokassetten rauszusamplen, die er dann quasi verwursten konnte für die Produktion, was auch eben dieses. Also erklärt, warum da eben auch so komische, seltsame Sounds, wie eben vielleicht diesen, den du gerade angesprochen hast, dann auftauchen. Was dem Ganzen auch eben noch mehr so an Layern, an Schichten gibt, von verschiedenen Sounds und wo man dann auch immer noch, oder wo ich auch immer noch dann manchmal was Neues entdecke, so ein neues Element, was mir vorher nie aufgefallen ist. Okay. Ich sehe, das ist auch eine ganze Menge so Trivia hängt auch an diesem Richtig. Album. Richtig, richtig. Ich bin so, also ich bin lange Zeit, so für 2, 3 Jahre, richtiger Hardcore Nine Inch Nails Fan gewesen. Ja. Hab mich dann ein bisschen davon entfernt in den letzten Jahren, weil es so ein bisschen die Romantik für mich dann verloren hat und ich auch die Texte nicht durchschaut habe jetzt unbedingt, aber ich dann irgendwie schon gemerkt habe, dass es so ein Stück für Stück in mir genagt hat, dass das einfach textlich oft nicht viel zu holen ist. Jetzt nicht unbedingt bei dem Album, aber bei späteren Alben. Ja, ich diese Melodramatik nicht auf Dauer nur ertragen habe. Aber es gibt schon auf jeden Fall richtig noch richtig krasse Alben. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsalbum von Nine Inch Nails. Aber es fiel mir eben dann sofort ein und einfach, weil ich so viel mich damit schon mal beschäftigt hatte, irgendwie habe ich gedacht, das ist eigentlich, muss ich eigentlich nehmen. Ja. Ich finde, es ist auch was Besonderes. Also ich habe es gerne gehört, ich habe es auch gerne das zweite Mal gehört und es ist schon als Album ein einziger Nervenzusammenbruch und destruktiv und rebellisch und Downward Spiral ist auf jeden Fall ein sehr treffender Titel. Und ich fand es dann sonically, ja, vom Sound her teilweise total super. Und manchmal auch nicht so interessant und manchmal auch störend. Ja. Wo wir beim Thema obskure Musik sind, denke ich, dass David jetzt auch genug gequält wurde mit den obskuren Picks von Johannes und mir und vielleicht sein zweites Album vorstellen möchte. Ja, genau. Also wir gehen jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft. Ins Jahre 2012. Dort ist ein Album erschienen von Tame Impala, Lone Arisen. Sehr bekannt mittlerweile. Das zweite Album von auch quasi wieder alleinigen Produzenten, Sänger, Mischer Kevin Parker, der 2010 in Perth, Australia, sein erstes Album rausgebracht hat, Inner Speaker, Und dann 2012 Lonely Rhythm und dann noch 3 Jahre später, das heißt Currents. Und Kevin Parker hat anscheinend mal die Beatles gehört. Und das hört man auch raus. Und Lonely Rhythm ist ein Album. Ja, was ist das für ein Album? Es ist ein Indie-Album, das sehr stark inspiriert wurde von 60er-Jahre Psych-Rock, frühe 70er-Jahre und ausgestattet ist mit ganz vielen modernen Synths. Es ist im gewissen Sinne ist es eine Art von Bedroom-Producing, wenn man so sagen will. Ja, also das Album wurde quasi gemacht aus vor allem dem Zimmer seiner Freundin in Perth und auch ein bisschen in Frankreich, aus seiner Wohnung dort in Frankreich. Aber er hat, wie gesagt, alles im Alleingang gemacht und ab und zu hört man auch, dass vielleicht hier und da der ein oder andere Synth aus dem Computer kommt. Es ist ein sehr verspieltes Album. Ich finde dieses Album total super, weil es teilweise krachig ist. Es hat krachige Sounds, vor allem krachige Drums. Dazu sehr catchy Gesang und ja, sehr schöne Melodien. Es vereint damit für mich diese Edginess, diese Roughness und gleichzeitig auch catchy, eingängige Elemente. Jo, wie findet ihr? Ja, ich würde dazu stimmen. Du hast schon erwähnt, dieser Beatles-Einfluss. Und wo wir schon in den 60er Jahren sind, würde ich vor allem den Connects zu Pet Sounds von The Beach Boys machen. Da Tame Impala vor allem natürlich, klar, einfach diese unwiderstehlichen Melodien hat, aber eben auch diese tiefe Melancholie. Und das ist eben so eine Verbindung, die auch Brian Wilson 1966 mit Pet Sounds eigentlich sehr, sehr stark meisterhaft vollzogen hat. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, dass ich Kevin Parker da durchaus zu Recht so dann in einem Atemzug genannt sehe, weil er einfach dieses Talent für Melodien hat. Also er kann einfach Hooks rausballern ohne Probleme jederzeit und macht davon Gebrauch auf diesem Album. Gleichzeitig ist die Produktion aber sehr cool und auch durchaus unkonventionell, weil ich meine, gerade wenn man sich sein erstes Album anguckt, das sehr gitarrenlastig ist, Ja. war es jetzt wirklich kein logischer Schritt zu sagen, ich mache ein Album, was quasi komplett auf elektronischen Sounds basiert oder vor allem auf Synthesizer-Melodien basiert. Und dadurch gibt es dem Ganzen eben so diese coolen Production-Kniffe, so, die das Ganze interessant machen. Zusätzlich natürlich diese schon angesprochene Mischung von sehr poppigen Elementen, aber andererseits auch der Tatsache, dass viele Songs überhaupt keine Popstruktur haben, also quasi ein Refrain haben, der Pop schreit, aber dann nach dem zweiten Refrain irgendwie ganz anders werden oder überhaupt nur einmal den Refrain bringen. Und das ergibt insgesamt einfach ein sehr cooles Album. Ich fand's auch sehr cool. Ich kannte die Band auf jeden Fall. Also wusste, dass Kevin Parker das macht. Also das Mastermind hinter der Band ist irgendwie. Ich habe vor allem gehört, dass das aktuelle Album Currents. Vorher, ich hab immer den Hype so ein bisschen mitbekommen, aber es hat mich nicht interessiert. Ich hab mich nie angehört. Bin dann irgendwie zufällig über das von 2013 gestolpert und hatte jetzt auch Lonerism nicht gehört vorher, bevor ich jetzt beauftragt wurde, mir das mal anzuhören für unsere heutige Sendung. Und Auftrag, Auftrag. Ja, und ich war irgendwie, ich fand's cool und ich fand es interessant zu hören, wie sich schon das, was in Currents dann passiert, hier schon auch drin ist, aber eben noch nicht im vollen Umfang. Das meine ich jetzt nicht wertend, sondern dass hier eben auch noch ja, auch noch so ein bisschen, dass die Kanten noch ein bisschen mehr da sind vielleicht vom Sound her. Auch der Ansatz ist ein anderer in Currents, also man kann dann hören, dass er sich vielleicht hier noch ein bisschen bei Currents noch mehr ein bisschen ins Elektronische gegangen ist vielleicht. Ich fand's sehr gut. Ich habe es, glaube ich, noch nicht vollkommen begriffen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch öfters anhören. Ja. Ich finde das interessant. Ich sehe das nämlich genauso wie du, dass Currents, wenn man so will, mehr so eingängig ist und weniger kantig. Und das Verblüffende daran ist, dass sein erstes Album Inner Speaker eben auch nicht edgy ist. Ja, also es ist dieses erste Album ist eigentlich wie Currents, nur weniger catchy. Okay. Und er nimmt weniger diese Elektro-Einflüsse. Aber wenn man schon mal diese Intros vergleicht, ja, von den drei Alben, dann haben wir eben bei Lonerism dieses Above It Intro, wo er eben loopt, wie er flüstert, I gotta be above it. Das finde ich Ja. geil, das finde ich geil. Und dann sind da diese krachigen Drums. Und dann kommt da dieses komische, eiernde Synth, das die ganze Zeit so diesen Sound macht irgendwo in den Mitten. Und das wird dann so zu einem Crescendo, baut sich das dann auf und dann bricht es und dann singt er eben mit einer sehr Beatle-artigen, weichen Stimme über dieser Musik. Und das passiert sehr oft in diesem Album, dass ganz oft gebrochen wird. Das passiert in dem ersten und dem dritten Album fast gar nicht mehr. Das erste Album hat ein total langweiliges Intro, das irgendwie 5 Minuten lang ins Leere verläuft. Und das von Currents ist halt der Mega-Hit. Wie heißt es? Genau, Let It Happen. Let It Happen. Ja, wollte ich nochmal so gesagt haben. Ja gut, wenn wir jetzt über edgy reden, müssen wir aber sagen, das ist jetzt nicht so edgy wie jetzt vielleicht Loveless oder The Downward Spiral ist im Vergleich. Ne? Also Ja, es ist genau. schon trotz allem sehr eingänglich und schreckt jetzt, glaube ich, durch, auch dass es ein bisschen rougher ist, jetzt nicht Leute ab, die vielleicht nicht so, wie sagt man, ausgefuchste Musikhörer sind, die alles schon mal gehört haben oder so, sondern die eher irgendwie vielleicht mainstreamig unterwegs sind. Das würde das Album Ja. vielleicht eher packen, als jetzt, wenn jetzt einer irgendwie nicht groß sich auskennt oder nur Radio hört und dann, was weiß ich, Loveless hört oder so. Ich glaube, das könnte ich auch irgendwie irgendwelchen Mädchen auf dem Hurricane zeigen, die Mokassins tragen und die würden das auch cool finden. Die kennen das vermutlich schon. Die kannst du damit leider nicht mehr beeindrucken, David. Da spielt wahrscheinlich gerade Tame Impala. Er ist auch sehr erfolgreich mit seinem Shit, ne? Das muss man auch noch mal sagen. Also Auf jeden Fall, auf jeden es gibt Fall. hier Grammy-Nominations und er ist irgendwie der erfolgreichste Künstler von Australien. Ja, dreht durch, hat eine große Fangemeinde. Ja, sein Problem ist so ein bisschen, dass ihm der Erfolg, glaube ich, auch nicht so wirklich behagt, weil er so oder so, wie er auch auf Lonerism thematisiert wird, nicht so wirklich den Draht zu den Leuten, die er auf den Partys, auf denen er als Musiker halt rumhängt, findet. Und das war ja auch so ein bisschen der Beweggrund für das Album, dass er quasi unglücklich mit seiner Situation ist. Ja, aber wenn halt jemand wie Kevin Parker, den ich wirklich für sehr talentiert halte, in so einer misslichen Lage steckt, ist es halt interessant, dabei zuzuhören. Und ich meine, selbst das Album ist jetzt textlich auch nicht besonders genial oder so. Es ist halt ein eher naives Album. Aber er macht es halt perfekt umgesetzt und vor allem macht er es, ohne sich viel um Konventionen zu scheren. Alles, was er drauf hat, reinpackt an Melodien und seinen Pop-Sensibilities, aber gleichzeitig irgendwie so ein authentisches Album macht und sich nicht um Konventionen schert, sondern einfach so das macht, worauf er Bock hat und was irgendwie gerade so sein meinetwegen leicht naives oder irgendwie ein bisschen hoffnungsloses Innenleben widerspiegelt. Und das ist halt einfach sehr cool umgesetzt und cool gemacht. Ich fand vor allem sehr stark eben zum Beispiel diese Ambient Sounds, die er einfach recorded hat, ist mit dem Mikrofon rumgelaufen und hat die dann über irgendwelche Instrumental Parts, die auf dem Album sind, geschnitten. Und irgendwie das Gesamtprodukt passt einfach, auch wenn die Songs keine Pop-Songs sind irgendwie, obwohl sie catchy sind und irgendwie passt es zusammen und ist insgesamt ein kohärentes Album. Das Album hat auch viele Hater. Es gibt Hater, die sagen, this is my least favorite Beatles-Album. Und es gibt andere Hater, die sagen, would be very boring with all these gimmicky effects stripped away. Ja, das ist ja ein Schwachsinnsargument. Ja, ne, weil Absolut. das ist ja so, das ist ja so, wie es ist. Das ist ja geplant, so dass die Effekte so sind. Und ich meine, das würde ja implizieren, dass irgendwie die Songs nicht da wären oder die Melodien nicht da wären. Und das stimmt einfach nicht. Also ich finde einfach, dass das so sein Songwriting top-notch ist. Und das Argument, dass es irgendwie Beatles-Abklatsch ist, könnte ich verstehen, wenn man redet über Inner Speaker, sein erstes Album. Weil das vom Sound her tatsächlich relativ retro ist, hat auch sehr, sehr, sehr starke und irgendwie unkonventionelle Songs, wie zum Beispiel Runway City Clouds oder wie der Song heißt, oder Solitude's Bliss. Aber dennoch fügt er dem Ganzen nicht wirklich viel Neues hinzu, sondern zeigt eher so, dass er halt eine Gitarre hat und ein talentierter Motherfucker ist. So. Aber Lonerism ist halt wirklich mehr so der, wo er alles raushaut und auch was Eigenes, eine eigene Note dem Ganzen hinzufügt. Das muss auch wieder wahrscheinlich wie diese anderen Alben, die wir heute auch gehört haben, sind wir diesmal ganz weit weg von diesem Jamming, von dieser Jamming-Musik und sehr viel mehr in dieser im Kämmerchen Sachen ausproduzieren Musik. Ja, das Studio als Instrument sozusagen. Ja, genau. Und dieses wahrscheinlich ganz viel an Rädchen drehen und irgendwelche Effekte davor und danach schalten. Und dass dann diese Verzerrung erst den Song macht. Das finde ich ganz interessant und auch interessant, dass eigentlich alle drei Alben, über die wir geredet haben, fast Alleingänge waren von irgendeinem Obernerd, der wirklich alles gemacht hat. Fast alles. Bei My Bloody Valentine nicht. Wurde ja auch noch gesungen von einer Frau. Ich frage mich bei Kevin Parker, was da passiert ist zwischen diesem ersten und dem zweiten Album, dass er sich zurückgezogen hat und dann mit so einem wirklich im Vergleich zum ersten Album schon krachigen Album dahergekommen ist. Drogen? Ich denke, in erster Linie hat er tatsächlich Synthesizer für sich entdeckt und irgendwie entdeckt, dass er das doch ganz Synthetische cool Drogen, oder findet. was? Mein Gott. Ich bin mir nicht sicher, aber also tatsächlich ist es so, dass wie gesagt, Kevin Parker vorher schon ein relativ traditioneller Dude war, so was seine Musik betraf und eben vor allem mit seiner elektrischen Gitarre gearbeitet hat. Und ich kann es mir wirklich nicht anders erklären, als dass die Synthesizer einfach ein komplett anderes Element und eine andere Herangehensweise mit sich gebracht haben. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, dass die Basis, so die Rhythm Section auf Lonerism einfach perfekt passt. Also der Bass hat einen vollen Klang, sehr, sehr coole Bassmelodien und die Drums hauen einfach rein und sind sehr cool gemischt, was, denke ich, Ich meine gelesen zu haben, dass sein Mixing-Dude beim zweiten, also den er fürs zweite Album engagiert hat, da einfach Experte ist und deshalb das Album so klingt, wie es klingt. Er ist für mich, oder Tame Impala ist für mich, also Tame Impala ist dann auch ähnlich wie bei Nine Inch Nails eben hauptsächlich diese Live-Kombination von ihm und anderen Musikern und dann, wenn das vorbei ist, dann geht er wieder zurück in sein Kämmerchen und macht. Aber auch manchmal unterstützt von anderen Musikern, muss man dazu sagen. Aber er ist schon das Mastermind. Er ist für mich eine treibende Kraft in der modernen Indie-Rock. Und ich finde auch, er ist eine Antithese zu solchen Dingen wie RJ oder Mumford & Sons, weil er kreativ ist und rough ist und so einen gewissen Spirit mitbringt. Und deshalb finde ich, hat er ganz viel Credit verdient, weil er halt in den unseren heutigen Zeiten solche Musik macht. Und damit auch sehr, sehr Mainstream-Erfolg hat. Weil er halt natürlich auch einfach diese ultra starken Songs hat mit einfach krassen Melodien, wie beispielsweise Feels Like We're Only Going Backwards Ja. oder Nothing That Has Happened So Far Has Been Anything We Could Control. Das sind halt einfach Banger, so, die einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, so bei Sessions, die noch nicht mal unbedingt als neues Album geplant waren oder so. Ja. Und ja, er kombiniert dieses schiere Talent einfach mit quasi den Eiern, sein Album genau nach seinen Vorstellungen zu machen. Und das ist einfach eine sehr gute Mischung in meinen Augen. Ist fast schon so, als könnte er sich das erlauben, denke ich teilweise. Dass er so seine Melodien sind so gut, dass er sich erlauben kann, krachige Drums zu nehmen und trotzdem auf dem Hurricane spielt. Ich meine, ich glaube, es ist klar, warum das auch erfolgreich ist, abgesehen davon, dass die Hooks da sind. Der ganze Sound ist doch auch irgendwie voll das, was gerade auch irgendwie trendy ist, oder? Also das ist doch Musik, die kannst du im Sommer abspielen, wenn du mit deinen Homies Frisbee spielst, genauso wie wenn du am Baggersee bist oder so, weil das auch so ein bisschen dieses leichte, lockere ausstrahlt durch die Art, wie es irgendwie Ja. produziert ist, die Instrumente, die drin vorkommen, die Melodien, die drin sind und die Art und Weise, wie er auch halt vielleicht eben einfach performt, wie er singt. Ist das irgendwie jetzt halt, ohne das jetzt werten zu meinen, jetzt nicht super krass, vielleicht anstrengend, ja, oder edgy, wenn man es mal ganz konsequent zu Ende denkt. Es hat schon, wie ich vorhin auch schon sagte, finde ich, Anknüpfungspunkte, die das eben auch kompatibel machen mit dem Mainstream irgendwie. Natürlich, wenn man es mit Radio-Sounds vergleicht, dem ganzen Dreck und Rotz, der im Radio kommt, dann ist es natürlich davon weit entfernt, zum Glück. Ja, da hat es dann eben diese Kante, die es dann eben abhebt von dem Dreck, weswegen ich es gut finde und auch gerne höre. Aber es ist jetzt, glaube ich, schon klar, wieso das auch irgendwie eben prädestiniert ist, irgendwie Erfolg zu haben, ja. Und jetzt sich vielleicht jetzt nicht ganz so viel traut oder so viel Risiko geht, wie man vielleicht irgendwie sich manchmal auch, wie ich mir manchmal vielleicht auch wünschen würde, bei Musik generell. Aber Ja. so ist es halt. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich damit hinaus will, aber weil wir jetzt davon geredet haben, es ist edgy und so weiter. Wenn du es jetzt mal vergleichst, so die ganze Musiklandschaft ist nicht mega edgy heutzutage. Was irgendwie mainstreamig erfolgreich ist, ist nicht mega edgy, auch von diesen Indie-Sachen, die in den Blogs gefeiert werden und bei Pitchfork und so weiter. Da ist eigentlich nix, was du vergleichen kannst mit Loveless oder meinetwegen auch The Downward Spiral. Das ist alles so ein bisschen einfacher gut zu finden. Das ist mein Eindruck von dieser Szene, von dieser Art Musik, wie jetzt auch Tame Impala eben machen. Halt auch immer viel so Nostalgia dabei, der Zeit von Ja, Folk. Das genau. ist auch sehr viel einfach sehr harmonische Musik, so große Musik, Stadienmusik, Ja, Oasis. so oder so Sachen wie, wie heißt sie, The War on Drugs zum Beispiel, diese Band. Das ist Ja. auch so diese Schiene, würde ich sagen. Es schlägt eine ähnliche Kerbe. Es ist so melancholisch, aber trotzdem irgendwie flott, trotzdem aber irgendwie auch leicht und beschwingt, und es fällt einem nicht schwer, es zu mögen irgendwie. Ja. Das sind jetzt zum Beispiel diese Band, und auch Tame Impala sind jetzt Bands, die ich gut finde, ich mag. Trotzdem würde ich mir jetzt als Hörer generell wünschen, dass vielleicht ein bisschen mehr Musik wieder irgendwie gepusht wird, die ein bisschen an die Grenzen geht, also die ein bisschen auch Leuten auf den Sack geht oder ein bisschen, weiß nicht, mehr Power noch hat oder irgendwie mehr noch an die Grenze geht. Das finde ich fehlt so ein bisschen, und ich frage mich, woran das liegt, ob das daran liegt, dass eben so die ganzen Blogs von so Leuten gemacht werden, die eben so Musik gerne hören und deswegen logischerweise sowas gepusht wird oder nicht, aber das ist wahrscheinlich eine Frage für einen anderen Podcast. Coming soon. So das Nine Inch Nails unserer Zeit fehlt dir so ein bisschen. Nicht, das würde ich nicht sagen, ja. Also ich habe, wie schon gesagt, die Texte und so weiter, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so mega edgy. Immer. Aber irgendwie so was anderes eben, irgendwie was, wo es einem schwerer fällt, es vielleicht gleich zu mögen, wo man, ich weiß es nicht genau, ich muss noch mal drüber nachdenken. Aber vielleicht gibt es auch, und ich kenne es bloß nicht, das kann natürlich sein, ja. Ich brauche nicht jetzt hier so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, trifft ja nicht zu. Und trotz allem, was ich jetzt hier so rumheule, finde ich ja auch Tame Impala gut. Ja, es gab letztes Jahr dieses eine unglaublich lange Techno-Album, das so sehr beliebt war. Und es gab Attack so, Red? vielleicht, und es Boah, gab Attack halt. Red. Drei Stunden war das lang oder so, Ja, ne? dann war das das wahrscheinlich. Ja. Und es gab halt so Swans. Also, findest du Ja, Swans nicht? doch Nicht? sowas. Ja, meine These ist generell, also schon, ich meine, Johannes ist jetzt ein wirklich keiner, der irgendwie nicht informiert wäre oder so, aber prinzipiell, es gibt vermutlich alles mehr oder weniger, aber so das, was irgendwie gefeiert oder angepriesen wird oder vielleicht angepriesen wird, das zu sein, was Johannes sich wünscht, aber nicht ist. Da in dem Spektrum, also so die Wahrnehmung oder das, was gefeiert wird oder so, ist halt irgendwie so ein bisschen glatter. Ja. Aber das, keine Ahnung, Alter. Wir haben ja jetzt ausführlich über verschiedene zweite Alben geredet, die ganz schön cool sind und die vielleicht auch besser sind als die Debüts in unseren Augen auf jeden Fall. Habt ihr beiden denn jetzt das Gefühl, dass das Album, mit dem ihr gekommen seid, das ihr präsentiert habt heute, war das euer Lieblingsalbum von den dreien, die wir präsentiert haben? Also meins ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Loveless von My Bloody Valentine. Ja. Auch wenn ich irgendwie halt wirklich Hardcore Nine Inch Nails Fan war für ein paar Jahre, und auch durch Nine Inch Nails auf Loveless tatsächlich gekommen bin irgendwie, wächst es mit mir besser als The Downward Spiral. Ja. Weil ich vielleicht, als ich Nine Inch Nails gefeiert habe, auch in der Phase war, wo ich irgendwie eher so mit Musik was anfangen konnte, die so rebellisch war und so ein bisschen so Gefühle ausgedrückt hat, so von Frust und so weiter, wo ich mich da ein bisschen gefunden habe. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Dieses Loveless, was das ausstrahlt und mir gibt und so weiter, das wird vermutlich länger bleiben und tut es schon, und deswegen ist von den Alben auf jeden Fall das mein glasklarer Favorit. So sehe ich das. Jo. Ja, für mich ist es, denke ich, tatsächlich das Album, was ich ausgewählt habe, Loveless. Und auf dem zweiten Platz will ich tatsächlich Lonerism sehen, weil ich vor allem Musik mag, die so ein bisschen Soundtrack zum Alltag ist, die man oft hören kann. Und das trifft auf The Downward Spiral einfach nicht zu. Also das ist ein Album, was man. Oder was ich zumindest zweimal im Jahr höre vielleicht. Und von daher, Loveless ist in meinen Augen einfach ein Meisterwerk. Es hat definitiv dazu beigetragen, dass ich tiefer in dieses ganze Shoegaze-Genre reingezogen wurde. Und Lonerism ist aber auch ein starkes Album, was man einfach cool nebenher laufen lassen kann und auf gutem Wege weiter zu steigen bei meiner Beliebtheit. Aber ich habe es auch schon häufig gehört. Also es war 2012 nun wirklich eins der am stärksten gepushten Alben und so, und das ist auch nicht spurlos an mir vorübergegangen. Also einfach ein starkes Album, was ich auch heute noch oft höre. Ich finde auch Lonerism super, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die beiden Alben, die ihr mir gegeben habt, ich kannte sie beide nicht. Und ich glaube, die brauchen auch mehr Zeit, alle beide. Und deshalb denke ich mal, ich werde zurückkehren zu den beiden. Vielleicht, wenn der nächste Winter anbricht, mal wieder in den dunklen Wintertagen, mir Nine Inch Nails in den Wirsing, in den Wirsing krachen und an U-Bahnhöfen stehen dazu. Ja, oder wenn dich mal deine Freundin verlässt oder irgendwie sonst was passiert, dann ist das vielleicht der Soundtrack dazu, wer weiß. Was hoffentlich nicht passiert, natürlich. Der Soundtrack, sich die Kugel zu geben dann. Ja, sozusagen. Was mir noch gerade eingefallen ist, wir reden ja über zweite Alben. Waren eure Alben, ich gehe davon aus, das waren nicht die zweiten Alben von den Künstlern, die ihr gehört habt, oder sondern wahrscheinlich der jeweils die ersten Alben, die ihr vielleicht gehört habt. Bei mir war bei My Bloody Valentine auf jeden Fall Loveless das erste Album, was ich von der Band gehört habe, weil das so das bekannteste war oder überall gepriesen wurde, deswegen habe ich reingehört. Wie war das bei euch? Auch so. Ja, kann mich anschließen. Heißt, wir haben vielleicht alles verfälscht, ja? Vielleicht haben wir gar nicht die Entwicklung so miterlebt, wie sie denn war. Das habe ich mich auch gefragt. Die Idee stellte sich mir, während wir das gerade auch besprochen haben. Wir kennen alle die ersten Alben und können natürlich, haben wir auch immer wieder geredet drüber, wie die sich verändert hat zum zweiten hin. Und du hast ja auch immer tapfer die Frage gestellt, was hat sich da verändert bei dem, dass auf einmal das dabei rauskam. Dass wir so ein bisschen in Hindsight dann vielleicht auch die Veränderung vermuten. Ja, richtig. Ich meine, ich war schon auf der Welt, als jetzt Downward Spiral rauskam, auch als Loveless rauskam, aber ich habe das noch nicht gehört damals, da war ich mit anderen Sachen beschäftigt. Laufen lernen zum Beispiel oder oder so. Ne? Auch wichtig. Auch wichtig. Aber im Rückblick war das zwar nicht das erste Nine Inch Nails Album, was ich gehört habe, aber ich habe es auf jeden Fall gehört, bevor ich das erste gehört habe. Und natürlich haben wir einen anderen Blick auf die Dinge. Und Das ist sicherlich ein Faktor, den man nicht ganz außen vor lassen sollte, aber ich denke im Endeffekt, um die eine objektive Wahrheit, so war es wirklich, die ist gerade in der Musikindustrie immer sehr, sehr schwer zu erreichen. Und für mich geht es tatsächlich darum, einfach so als Fan von einem Künstler oder einer Band sich quasi so ein bisschen reinzudenken und so die verschiedenen Motive und Beweggründe irgendwie in der Entstehung eines Albums so sich anzugucken, wie es am Ende tatsächlich war. Wer weiß es. Aber es ist einfach cool, sich ein bisschen damit zu befassen und dadurch halt irgendwie mehr über Band X oder Künstler Y zu lernen. Ja. Also zweite Alben können auch ganz schön toll sein, wie wir jetzt auch rausgefunden haben. Und hiermit beenden wir diese Sendung. Bis zum nächsten Mal beim Low-Key Podcast.